Nasreddin Hoxha und die Nationalökonomie. Der Sultan von Usbekistan war einst in großen Schwierigkeiten. Handel und Wandel in Usbekistan lagen darnieder, da zu wenig Gold im Lande war, und der Sultan nahm keine Steuern ein. Der Sultan wusste schon nicht mehr, womit er seine Beamten und Soldaten bezahlen sollte. Er ließ alle seine Ratgeber zusammenkommen, aber keiner wusste eine Lösung. Schließlich wandte sich der Sultan an den Mullah Nasreddin Hoxha. Der besann sich eine Weile, dann sagte er: »Ich glaube, ich habe eine Lösung. Majestät, besitzen doch ein Känguru?« »Ja«, sagte der Sultan. »Und außer Majestät besitzt niemand in diesem Land ein Känguru?« »Nein«, sagte der Sultan. »Und scheißt es, das Känguru?« »Es scheißt«, sagte der Sultan. »Nun«, sagte Nasreddin Hoxha, »so erlassen Majestät ein Gesetz, dass die Beamten ab nun in Känguru-Scheiße bezahlt werden.« Der Sultan kratzte sich am Kopf. »Ich fürchte, das werden Sie nicht mögen«, sagte er. »Sie werden«, sagte Nasreddin beschwichtigend. »Sie werden es mögen, sobald Sie von dem zweiten Gesetz hören werden, dass Majestät zu erlassen, die Güte zu haben, geruhen werden.« »Und was ist das für ein Gesetz?« »Ein neues Steuergesetz. Es verpflichtet jeden Bürger, am Ende des Jahres dem Finanzamt ein Böhnchen Känguru-Scheiße abzuliefern. Bei Nichtablieferung gibt es 100 Peitschenhiebe auf die Fußsohlen.« Der Sultan schmunzelte. »Ein diabolischer Plan, mein lieber Nasreddin. Wenn er gelingt, wirst du Finanzminister.« Der Plan wurde durchgeführt. Die Beamten erhielten monatlich 10 Böhnchen Känguru-Scheiße. Das erste legten sie für die Steuer zurück und für den Rest konnten sie so ziemlich alles eintauschen, was sie brauchten. Denn natürlich war jeder Bürger und jede Bürgerin des Landes begierig, in den Besitz von Känguru-Scheiße zu kommen. Bald war Känguru-Scheiße die anerkannte Währung des Landes und niemand redete mehr von Gold. Alle Staatsausgaben wurden in Känguru-Scheiße beglichen. Der Handel kam wieder in Schwung, auf dem Markt und an der Börse zahlte man mit Känguru-Scheiße, im Bordell und in den Opiumhöhlen ebenso. Natürlich gab es auch Betrüger, die versuchten, armen, halbblinden Witwen Kaninchenkötel oder Ziegendreck anzudrehen. Es gab auch welche, die von den Känguruböhnchen ein wenig abschabten und so aus 10 Böhnchen 11 machten. Aber die Polizei des Sultans, bezahlt mit Känguru-Scheiße, legte ihnen bald das Handwerk bzw. verlangte derart hohe Summen an Bestechungsscheiße, dass es sich für die Betrüger kaum lohnte. Usbekistan wurde ein blühendes Reich und Nasreddin Hoxha wurde Finanzminister. Und blieb es, bis das Känguru Durchfall bekam und starb. Dann wurde in Usbekistan Papiergeld eingeführt.